wurde er mitten im Wald von Räubern überfallen. Was hinter uns gebracht haben, desto besser. Oh, ja. Gott, oh ja, das ist Gott sei Dank. Da hast du recht.